Kapitel 16. Wie geht man mit Prophet IE um? Welche Autorität hat Prophet IE? Es ist Gott, der durch Menschen spricht. Wie wir zuvor gesehen haben, bedeutet das Wort Prophet IE, auszusprechen, was Gott sagt, darum ist Prophet IE das Wort von Gott. Ich habe hunderte Menschenleben verändert gesehen, Mengen kamen zur Errettung und viele Wunder geschahen aufgrund von prophetischen Worten, da Gottes Worte Autorität beinhalten. Wenn es eine unverfälschte Prophetie ist, müssen wir es als Wort behandeln, das Gott selbst zu uns gesprochen hat. Abgesehen davon glaube ich, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Gott durch nicht perfekte menschliche Kanäle spricht. Deswegen sagt die Bibel uns, dass wir Prophetie prüfen müssen, worauf wir später noch kommen werden. Aber nachdem es Gott ist, der durch Prophetie spricht, müssen wir sie als Worte von ihm, nicht als Menschenworte, behandeln. Gaben können durch Prophetie übertragen werden. Die Bibel lehrt uns, dass Gaben durch Prophetie übertragen werden können. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. 1. Timotheus 4, 14. Durch Prophetie hat Gott Timotheus eine geistliche Gabe übertragen. Was heißt das? Ich habe das schon oft gesehen, ich habe gesehen, wie Gaben der Heilung und andere Dienste durch Prophetie übertragen wurden. Menschen, die nie geplant hatten, von Gott in einer bestimmten Gabe gebraucht zu werden, bekommen ein prophetisches Wort und das Versprechen, dass Gott sie in bestimmten Bereichen mit gewissen Gaben einsetzen wird. Es könnte das Arbeiten mit Kindern sein, im Dienst der Heilung oder vielen anderen Bereichen. Durch das prophetische Wort hat Gott nun diese Gabe vermittelt und möchte, dass sie nun beginnen, in diesen Gaben zu wachsen. Viele Menschen machen den Fehler zu glauben, dass sie nun auf Gott warten müssen, bis er sie gebraucht, anstatt zu tun, was das Wort sagt, die Gabe nicht ungenutzt zu lassen, sondern zu beginnen, sie einzusetzen und mit ihr zu arbeiten. Es ist eine Sache für Gott, eine bestimmte Gabe durch ein prophetisches Wort zu übertragen, aber eine völlig andere Sache, diese Gabe dann auch einzusetzen. Gott verwendet unvollkommene Gefäße. Obwohl Prophetie bedeutet, dass Gott dabei spricht, müssen wir im Auge behalten, dass er wie schon erwähnt fehlbare Menschen verwendet. Da niemand von uns perfekt ist, müssen wir verstehen, dass Prophetie geprüft werden muss. Wenn Prophetie immer 100% richtig wäre, gäbe es keinen Grund für die Anweisung in der Bibel, dass wir sie prüfen müssen. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen, und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. 1. Korinther 13, 9. Hier sagt uns die Schrift, dass auch die erfahrensten Menschen nicht perfekt sind und ihre Prophetien geprüft werden müssen, da sie nur stückweise erkennen. Meine Erfahrung ist, dass die Gemeinde weitaus gnädiger ist mit Menschen, die andere Gaben anwenden, als mit jenen, welche die Gabe der Prophetie ausüben. Von Pastoren, Lehrern oder Evangelisten erwarten wir nicht, dass sie perfekt sind oder nie einen Fehler machen. Während ich glaube, dass jene, die prophezeien, Rechenschaft ablegen sollten, sollten wir ihnen gleichzeitig auch gnädig sein und Raum zum Wachsen geben, da niemand unfehlbar ist. Prophetie hat nicht dieselbe Autorität wie die Bibel. Gott hat uns die Bibel als das unfehlbare Wort Gottes gegeben. Keiner Prophetie sollte die gleiche oder größere Autorität als der Heiligen Schrift gegeben werden. Nur die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Prophetie muss geprüft werden. Hier zwei sehr wichtige Bibelstellen, die Prophetie betreffen und die wir verstehen müssen, wenn wir unsere Gemeinden und Kleingruppen in der Gabe der Prophetie freigesetzt und fließen sehen wollen. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Paulus gibt uns hier klare Anweisungen, dass wir Weissagungen nicht verachten und alles prüfen sollen. Warum gibt er uns diese Anweisungen? Warum bringt Paulus das Testen aller Dinge in Zusammenhang damit, dass wir Prophetie nicht verachten sollen? Ich glaube, dass weil es einige Prophetien gab, die aus dem Fleisch waren und nicht vom Geist Gottes kamen, Prophetie in vielen Gemeinden verachtet wurde. Das ist niemals die angemessene Zugangsweise. Die Antwort auf Missbrauch ist niemals kein Gebrauch mehr, sondern der richtige und korrekte Gebrauch. Das ist dasselbe in allen Bereichen unseres Christenlebens. Pastoren überreagieren oft, anstatt den Ratschlag vom Apostel Paulus zu nehmen, der uns gesagt hat, alle Dinge zu prüfen und das Gute zu behalten, anstatt Prophetie wegen schlechter Erfahrungen abzulehnen. Hier die zweite wichtige Schriftstelle. Und wie steht es mit dem prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen, die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. 1. Korinther 14, 29. Beurteilen in diesem Zusammenhang heißt nicht kritisieren, aber dass man etwas begutachten soll, um zu erkennen, ob es wahr ist, sicher zu machen, dass es ein wahres Wort von Gott ist. Alleine die Tatsache, dass Gott uns aufträgt, Prophetie zu prüfen, heißt, dass es Propheten in der Gemeinde geben kann, die nicht wirklich ein Wort von Gott sind. Darum sollen wir lernen, Propheten zu prüfen und dabei der Gabe der Prophetie gegenüber offen bleiben, auch wenn wir Propheten gehört haben, die den Test nicht bestanden haben. Das Gebot der Bibel ist, Propheten nicht zu verachten, nur weil einige falsch waren, aber das Gute festzuhalten. Wenn wir lernen, dem Ratschlag des Apostels Paulus zu folgen und nur prophezeien, was erbauend ist, tröstet und ermutigt, dann wird die gesamte Gemeinde erbaut werden.